Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Hallo, hier ist die Sophie und ich grüße meine Mama, meine kleine Sunny, mein Bruder und meinen kleinen süßen Timo. Ich hab ihn ganz doll lieb. Und der Papa. Nee. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe eures blog.über.de Podcast. Mein Name ist René und das eben war die Sophie. Und auch wieder mit dabei ist Stefan. Hallo Stefan. Hallo und auch von mir ein herzlich willkommen zum 13. Mal beim Blogcast. Und wir begrüßen natürlich auch diesmal wieder die Zuhörer vom Blogspiel vom Deutschlandradio Kultur. Ganz kurz zum Inhalt der Sendung heute. Eigentlich gibt es nur ein Hauptthema, und zwar die Jahrestop 20 aus dem Jahr 2006. Alles, was den Blog angeht, an Beiträgen. Und ja, wir haben jetzt die 13. Sendung und wir wollen mal hoffen, dass nichts schief geht. Siehst du auch so, oder René? René? Ja. Ah, du spielst gerade an der Playstation bestimmt wieder. Warte mal, ich mach aus. So, ja, besser ist. Wir haben hier eine Sendung, eine Aufzeichnung. Ja, du hast recht. Warte noch ein. Gut, jetzt ist er aus. Du sag mal. Ja. Was blinkt hier drüben was blinkt an dem Anrufbeantworter? Warte mal. Weiß ich nicht. Ja, ich rufe hier gerade aus dem Krisengebiet Karlsruhe an. Hier wurde gerade heftig geballert. Ey, mach das aus. René, mach das aus. Ich weiß doch nicht, wo das einzelne Knopf. Du sollst es ausmachen, wir dürfen das nicht spielen. Ja, Stefan, hättest du ja wenigstens vorher das Fenster aufmachen können. Mm. Okay. Na toll. Ja, also, liebe Zuhörer, normalerweise spielen wir alles, was man uns auf den AB spricht. Oh, ich brauche eine Jacke, mir ist kalt. Aber in diesem Fall dürfen wir das nicht. Dort haben wir nicht das Recht dazu bekommen. Ja, aber wie gesagt, geht davon aus, wer auf unseren AB spricht, das würden wir dann auch gerne in unserem Blogcast spielen. In diesem Fall machen wir da mal eine Ausnahme. Wir reichen es doch bestimmt nach. Wir probieren alles, was in unserer Macht steht. Genau. Die Verhandlungen laufen. Wenn es sein muss, dann kommt auch Geld zum Einsatz. Genau. Wir finden da schon eine Lösung, denke ich mal. Inzwischen müssen wir uns natürlich erstmal jetzt einen neuen Anrufbeantworter zulegen. Weil da ist gerade ein Auto rübergefahren. Ein kleines Malheur. Ja, genau. Ihr könnt ja testen, ob der neue Anrufbeantworter schon angeschaltet ist, indem ihr auf unsere Mailbox sprecht unter Berlin 030 202 368 03, am Tage auch kostenlos. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an blog@juba.de. Alternativ könnt ihr aber auch das Kontaktformular nutzen oder die Kommentarfunktion im Blog unter blog.juba.de. Ja, und wir müssen auch leider schon unsere Deutschlandradio-Zuhörer verabschieden, denn die dürfen immer nur 5 Minuten hören. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja, egal. Danke fürs Reinhören, macht's gut und ja, vielleicht hören wir uns mal demnächst bald wieder, ne? Tschüss! Tschüss! Okay, für alle, die dranbleiben durften. Nochmal ein herzliches Willkommen. Ja. Herzlich willkommen nochmal, jetzt sind wir unter uns. Folgen nun die Top 20 von 2006. Auf dem 20. Platz ist der Beitrag über die Black Stories gewesen. Ein sehr interessantes, unterhaltsames Spiel, was wir bei der Weihnachtsfeier gespielt haben. Sollte man sich mal anschauen. Ja, auf Platz 19 ist Belle Fou. Da hat Maite für uns ein wenig Kultur besucht und davon berichtet. Auf Platz 18 ist Dirks erste Speed-Dating-Party. Ich weiß nicht, ob es seine erste war oder generell die erste Speed-Dating-Party. Ja, und ob er erfolgreich war oder nicht, kann man im Blog nachlesen. Auf dem 17. Platz ist Ich möchte Fußball gucken. Und von wem ist dieser Beitrag? Natürlich von dir, Stefan. Natürlich. Ja. Und gleich gefolgt auf dem 16. Platz von Bulli im TV, aber wo? da war ja das Problem mit Premiere und also eine sehr komplexe Thematik. Alles nachzulesen unter blog.über.de. Aber eigentlich ist es doch scheißegal, wo man Bundesliga gucken kann, denn 2007 liefert uns das private Fernsehen doch ein gutes Ersatzprogramm. Also wir haben da unter anderem seit dem 10. Januar Deutschland sucht den Superstar. Dann geht am 5. Februar die 7. Staffel von Big Brother los. Ja, jetzt mal was wirklich Interessantes, nämlich die dritte... Sehen wir dich denn überhaupt noch oder hören wir dich noch im Blockcast oder wolltest du da nicht anziehen? Wenn du mitkommst? Nee, ich trau mich da nicht hin. Na, weil, also getrennt können wir den Blockcast ja wohl schlecht machen. Ach so, naja. Ja. Also wenn ich mit ein paar Kumpels rein darf, zu wie viel darf man sich denn da bewerben? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, man braucht ein paar Tattoos oder so. Genau. Ein bisschen Stroh in der Birne, das darf nur nicht rausgucken. Doch, wenn es rausguckt, müssen es blonde Haare sein. Oder dann passt so. Das wieder. Ja, also ja. Du können wir da ja doch nicht hinsehen. Sind wir ja nicht prädestiniert genug dazu. Aber du, Stefan, ich glaube, da haben wir demnächst eine Menge Stoff für den Podcast. Da werden wir uns bestimmt kräftig amüsieren. Also man kommt ja daran sicher nicht vorbei, auch wenn man es nicht guckt. Ja. Spätestens die Kollegen werden da bestimmt drüber berichten. Richtig, Stefan. Und wie ich dich kenne, wirst du dann auf RTL 2 kommt das? Oder? Denk mal, wie immer die Tageszusammenfassung, ja. Ja, du wirst bestimmt auf RTL 2 umschalten und dann deine Fernbedienung kaputt machen und dann sagen, ist beim Seppen, bist du da hängen geblieben und jetzt kannst du nichts mehr dagegen tun. Ja, ich hoffe, mein Fernseher geht davon nicht kaputt. Ja, dann aber dann lieber auf ProSieben schalten, denn ab 6. März läuft die dritte Staffel von Stromberg. Yippie! Also voraussichtlich 6. März, wollen wir mal schauen. Da ja. Freue ich mich schon ganz besonders drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. So, und was jetzt noch ein bisschen naheliegender ist, wir haben heute sehr lange TV-Tipps, am 15. Januar kommt oder eine ganz startet spannende Sache. Eine spannende Sache, und zwar der Game Show Marathon mit Oli P. und Oli P., also Petzokat und Pocher. Wird garantiert eine sehr lustige Moderation und das sind ein paar Comedians, die da alte Game Shows spielen. Ja, ich denke, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Immer montags. Das sind keine Comedians, das sind Prominente natürlich. Ach, das, na, aber Deutschland hat doch nur Prominente, also als Prominente nur Comedians. Mhm. Oder kennst du andere prominente Leute? Och, mal sehen. Ich weiß gar nicht, wer da mitmacht. Na, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Was kann man denn da sehen an Spielen? Na, ruckzuck, der Preis ist heiß, wer sich noch erinnert. Der Glücksrad bestimmt auch, oder? Ja. Na, alles, was so im Privaten an Gameshows gab. Einfach mal überlegen, was ihr damals gemacht habt, während Schule lief. Was genau, ihr da im Fernsehen gesehen habt. Zu machen, genau. Was ihr dort gemacht habt. Ja, statt in der Mathestunde zu schwitzen, habt ihr doch bestimmt irgendeine Gameshow im Fernsehen gesehen. Wenn ihr etwas jünger seid, habt ihr keine Gameshows mehr gesehen, sondern dann waren es schon Talkshows. Ja. Also ist jetzt altersabhängig. Die Älteren von euch, die werden sicherlich während der Schule Gameshows geguckt haben. So, egal. Thema abgeschlossen. Weiter geht's. Und zwar mit der Top 20, Platz 15 bis 11. Platz 15 ist Natascha K., das erste Interview. Mittlerweile gab es auch ein zweites Interview im Fernsehen. Ja, alles Interessante dazu hast du ja in diesem Beitrag zusammengefasst. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Platz 14, immer locker durch die Hose atmen. Da ging es auch um was Lustiges. Ja, das tue ich im Moment auch gerade. Ja, hintenrum. Nein, und zwar ging es da so um, was man so täglich im Radio oder an Sprüchen hört. Ich glaube, dieser Spruch, immer locker durch die Hose atmen, da gab es so ein paar Unstimmigkeiten, ob denn von Stromberg oder vom kleinen Fridolin war, den man immer im Radio hört. Ja, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Platz 13, die Unglückszahl, ist in unserem Fall eine Glückszahl, weil es war die erste Folge vom Blockcast. Na, so ein Zufall. Und das in der 13. Folge? Das ist, also, Zufälle gibt's, ne, im Leben. Ja, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in die erste Folge, wie auch in jede andere. Ja, ist ja zeitlos eigentlich. Platz Nummer 12, der Podcast von Angela Merkel. Der hat uns auch in die Süddeutsche Zeitung gebracht. Wir erinnern uns gern daran. Und, ja, dann haben wir noch den 11. Platz. Kosten für die Rufnummernmitnahme. Da ging's um eine interessante Telekom-Story, die du, glaube ich, erlebt hast, René. Ja. Und zwar was ist besser, umziehen und seinen Telekom-Anschluss behalten oder auch nicht. Und oder auch nicht hat bei mir sehr gut geholfen. Ja, vor allen Dingen dein Portemonnaie hat es geschont. Sehr. Hm. Ja, noch ein Hinweis, liebe Zuhörer, wenn es euch jetzt zu schnell geht, die Platzierung und die Top 20 sind natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr dann direkt zu den Beiträgen gehen. Ja, wir hatten eben schon mal erwähnt, die erste Folge vom Blockcast ist auf Platz 13 gewesen. Ja, und auch, wie muss man jetzt sagen, genau in der letzten Sendung hatten sich auch einige gewundert, dass es keine Outtakes gab. Obwohl du sie angekündigt hast, großspurig. Ja, es tut mir leid, ich entschuldige mich da mal dafür. Ja, die ersten Folgen, da hatten wir halt noch Outtakes, das wollte ich eigentlich sagen, weil die waren halt zusammengeschnippelt und ja, mittlerweile haben wir uns ein System einfallen lassen und haben ja uns das jetzt so eingeprägt, dass wir das immer hintereinander wegmachen, ohne groß zu schneiden. Erstens ist es meistens spontaner und naja, das kann dann auch ein Grund sein, warum nicht immer Outtakes vorhanden sind. Manchmal klappt es halt richtig flüssig und dann ja, hat man ja halt keine lustigen Sachen. Die einzigen Stellen, die ja bei uns Outtakes produzieren, sind ja, wenn gerade ein Einspieler läuft. Das ist die Zeit, in der wir uns dann kurz unterhalten. Oder halt vor und nach der Sendung. Quasi genau. Die Redaktionsbesprechung. Vorne so wie weg. Heute. Also ich denke mal, heute haben wir ein paar Outtakes. Und können wir schon jetzt sagen. Die Auswertung hinten dran. Ja. Genau. Ja. Wenn ihr auch was Lustiges erlebt habt oder uns was Lustiges mitteilen wollt, hier nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Und zwar könnt ihr per E-Mail uns schreiben an blog@juba.de. Ihr könnt das Kontaktformular oder die Kommentare, die Kommentarfunktion in den Beiträgen nutzen. Oder ihr könnt auch anrufen. Und zwar unter, wo habe ich es hier? 0900 66. Nee, was ist denn das für ein Zettel? Warte mal, hier steht Ihre Bestellung. Nee, das ist der falsche Zettel. Ah, hier ist die richtige Nummer. Berlin 030 202 368 03. Ja, und so entsteht Spontanität, weil genau die Position Stefan hatte ich gestrichen. Wenn man nicht kurz vorher der Sendung nochmal in den Sendeplan schaut. Ja. Egal, wir machen ganz zackig weiter mit den Plätzen 10 bis 6. Auf dem 10. Platz war Neues Positives von Kalando und wie sich in diesem Beitrag anhand der Kommentare verfolgen lässt, bin ich scheinbar der Einzige, der irgendwas Positives mit Kalando erlebt hat. Ja, auf Platz 9 ist unser Test mit dem Audiax DGT202. Das ist ein FM-Transmitter. Eine sehr schöne Geschichte. Da haben Stefan und ich gegenteilige Erfahrungen gemacht. Also letztendlich sind wir beide zufrieden damit. Ja, tolle Sache. Dann auf Platz 8 Hochzeit in Schlemmin. Meine eigene war es nicht, sondern die einer Kundin von Julia. Und da haben wir getroffen den Frank Mathé, der ja mittlerweile auf Pro7, ich glaube, die Show ist schon abgelaufen, ne? Das ist alles schon durch. Ja, ich glaube, die läuft jetzt am Wochenende ab und zu nochmal. Ach so, ja. Und da ist in einer Sendung, sind Julia und ich auch zu sehen. Genau, das war diese besagte Hochzeit in Schlemmin. Auf Platz Nummer 7 ist wieder mal Kalando und Avagno. Da geht es nochmal um die Zwangsclub-Mitgliedschaft. Ja. Und auf Platz 6 auch ein Telekommunikationsunternehmen, und zwar ein sehr großes, rosanes, Kündigung bei der Telekom. Oh, jetzt kriegst du Ärger mit der Telekom, weil das ist nicht rosa, sondern magenta. Ach so, ja, und sie heißt ja auch nicht mehr Telekom, sondern T-Com. Richtig. Jetzt können wir noch das Jingle einspielen. Welchen? Das Telekom-Jingle. Nee. Nee, machen wir auch nicht. Machen wir lieber nicht. Genau. Ja. Aber wenn wir schon beim Thema Schabernack und Witzen sind, eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt was kommen. Aber ja, René? Wir können ja mal lauschen, ob was kommt. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Hm. Da hat uns wieder unser Showpraktikant im Stich gelassen. Ja. Nicht ja, so schlimm, weißt dann du denn musst du. Ja, nö. Oder weißt du einen spontanen Witz, René? Überhaupt nicht. Hm. Ich habe mich so darauf vorbereitet, dass ich jetzt unterhalten werde, dass ich diese Position nicht als meine angesehen habe. Da musst du jetzt wohl mal einspringen. Also, mach mal was Lustiges. Kennst du noch die typischen Tomatenwitze von früher? Ja. Treffen sich zwei Tomaten, sagt die eine zu der anderen, Vorsicht, da ist eine Treppe, pep, pep, pep, pep. Na, pass auf, ich kenne die englische Variante und da ist es so, ich erzähle trotzdem auf Deutsch, gehen drei Tomaten über die Straße, sagt die eine zur anderen, Ketchup. Der war gut. Aber da gibt's noch einen dritten. Und zwar, sieht die eine Tomate die andere Tomate auf der anderen Straßenseite. Läuft sie sofort los und die andere Tomate ruft eben der anderen zu, Vorsicht, da kommt eine Ecke, watsch. Ja, das ist quasi fast die deutsche Übersetzung davon. Okay, dann, wenn wir jetzt hier einen Witzmarathon machen, fällt mir auch noch einer ein. Kommt ein Mann zum Fleischer, sagt, ich hätte gern Leberwurst von der groben Fetten. Da sagt der Fleischer, tut mir leid, die hat halt Berufsschule. Der war gut. Ja. Ja. Okay. Puh. Wir können auch gut Witze erzählen, findest du nicht? Ja. Wir sollten unsere eigene Praktikanten sein. Ja, vielleicht, wenn ihr das wollt, machen wir ja mal ein Witz-Special. Eine ganze Sendung voller Witze. Ja. Das wär's doch mal. Wenn ihr dafür seid, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Genau. Aber wir machen ja an dieser Stelle weiter, denn wir nähern uns dem Top-Plätzen der Jahrescharts, der Jahrestop 20. Wir sind jetzt bei Platz 5. Und dort ist gelandet, wie seriös ist Ihr Wunschurlaub? Und den Beitrag hatte Dirk geschrieben, unser Blogger Dirk, und hat dort berichtet, er hat es sogar getestet, einfach sich mal ein Angebot zuschicken lassen und seine Erfahrungen, die nicht unbedingt positiv sind, um es mal so auszudrücken, und auch die Erfahrungen anderer, dort haben sich einige gemeldet, könnt ihr bei uns im Blog nachlesen. Platz 4, oh René, jetzt muss ja doch dein Herz aufgehen, wen heiratet Lisa Plenske? Jetzt frag mich nicht, wie in jeder Sendung, wen sie geheiratet hat, ich weiß es nicht mehr. Hm. Naja, ich bin immer fest davon überzeugt, dass es David war. Aber egal. Platz 3. Keine Bundesliga live mehr in meinem TV. Ich hab's nur auf Platz 3 geschafft. Hm. Nee, aber da könnt ihr auch nochmal die ganze Story durchlesen, wie das Bundesliga-Chaos am Anfang der Saison war mit den TV-Rechten. Für Fußballbegeisterte ein sehr interessanter Bericht, glaube ich. Platz 2. Ja. Xavier Naidoo sagt Danke. Da sagen wir auch, ne? Ja, genau, da Tschüss. Ging es um... Kurz und schmerzlos, so muss man das machen. Dort ging es um den Song von Xavier Naidoo, den er anlässlich oder nach der Fußball-WM zu Ehren der deutschen Nationalmannschaft geschrieben hat. Und Xavier Naidoo, immer ein, ja, wie sagt man, kontroverses Thema. Ja, weil, ich habe, das steht glaube ich in dem Beitrag in einem der Kommentare, da habe ich gelesen, dass man den Text von dem Lied gar nicht veröffentlichen darf. Auweia. Ich hab das mal. Nicht? Weiß ich nicht, soll man da mal nachlesen? Hm. Vielleicht wollte er ja nur Abschied nehmen. Naja, mal gucken. Ja, und jetzt kommen wir, ihr werdet es kaum glauben, zum Platz Nummer Trommelwirbel 1. Ja, die Ernüchterung kommt sofort, es kann ja nur ein Thema sein. Das Thema Nummer 1 im Jahr 2006. Blog.über.de war Kalando. Monatlich 4,50 Euro netto für die Kalando Telekom GmbH. Ja, wir sollten... da hast du es auf Platz 1 geschafft. Ja, vielleicht sag sollten was. Wir uns auch den Kalando-Blog nennen. Hm, naja. Auf jeden Fall müsste Kalando mal langsam Kohle rüberwachsen lassen, weil so oft wie der Name hier in der Sendung fällt, das hat schon nichts mehr mit Schleichwerbung zu tun. Ja. Das stimmt. Aber zum Thema Kalando habe ich eine interessante Story. Denn es ist gar nicht lange her, ein paar Tage her, dann dort erreicht uns per Kontaktformular ein Schreiben, ein Widerspruch zu einer Zahlungsaufforderung bzw. einer Mahnung von Kalando bzw. Avanio. Die haben ja verschiedene Namen. Und da hat wohl einer gedacht, wir stecken dahinter. Siehst du, wir werden schon verwechselt mit denen. Genau. Aber natürlich könnt ihr davon ausgehen, wir klären die Leute entsprechend auf und wir hoffen natürlich, dass der Fall positiv für denjenigen ausgegangen ist. Ja, und wir wollen uns auf jeden Fall auch distanzieren von Kalando. Also wir haben nichts mit dem Unternehmen zu tun und wollen wir auch nicht. Wir sind auch froh, oder ich bin froh, dass ich mit dem Unternehmen nichts mehr am Hut habe. Und es ist eigentlich immer wieder interessant zu sehen, wie viele da noch erwischt wurden quasi. Ja. Wir versuchen halt nur aufzuklären und darüber zu berichten. Was ähnliches ist im Sommer auch passiert, als das Thema Bundesliga aktuell war. Denn dort hat auch einer über das Kontaktformular bei uns persönlich die Bundesliga ein Abo bestellt. Und weil er dachte, wir sind die EWT, also ein Kabelnetzanbieter, und hat uns dort seinen Wunsch geäußert, er möchte das gern haben und so weiter. Ey Stefan, wir sind Chamäleons. Ja. Ja, aber sowas gibt's, ne? Ja. Aber es ist ja verhältnismäßig harmlos und da passiert ja auch nichts. Ja. Wir sagen den Leuten, wo sie sich hinwenden können und dann ist die Sache auch in Ordnung. Wo ihr euch hinwenden könnt, ja. Wenn ihr denkt, dass wir Siegfried und Roy sind oder wenn ihr uns für Pitti Platz und Schnatterietchen haltet oder für Ernie und Bert. Ja. Alle Verwechslungsmöglichkeiten, Samsung und Tiffy gibt es ja auch noch. Richtig. Also, für wen auch immer ihr uns haltet, tretet mit uns in Kontakt. Genau. Und zwar zum Beispiel per E-Mail blog@juba.de über das Kontaktformular im Blog beziehungsweise die Kommentarfunktion in den Beiträgen oder per Telefon 030 für Berlin 202 368 03 am Tage auch kostenlos. So, Ernie, jetzt haben wir noch Geburtstagskinder. Hallo, Stefan. Ach, du hast mich gemeint. Ich heiße doch gar nicht Ernie. Ja, ich heiße Bert. Ich heiße doch Stefan. Ich freue mich übrigens schon auf Stromberg. Okay, Bert. Wir haben Geburtstagskinder. Und zwar ein Geburtstagskind fällt mir gerade nur ein. Der Headcoach der Berlin Bullets ist 105 geworden. Nein, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Auf jeden Fall hat er Geburtstag gehabt. Lass es den mal hören, du. dann bin ich, glaube ich, ein Kopf kürzer. Nee. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich und ja. Das ging ja schnell. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Ich habe ihn schon diesmal sehr kurz mit den Geburtstagskindern, oder? Ja. Ihr habt noch was vergessen. Was? Wir haben noch was vergessen? Wer hat die Kinder hier reingelassen? Ja. Wer bist du denn? Ich bin Justin, ich bin 4. Aha. Und was wolltest du der Pizzi noch sagen? Herzlichen Glückwunsch, liebe Pizzi. Alles Gute zum Geburtstag, bleib schön gesund und ärgere nicht mehr deine Eltern. Ah, ja. Mensch, Pizzi, das hätten wir fast vergessen. Herzlichen Glückwunsch von uns auch nochmal. Alles Liebe zum 20. Geburtstag. Wir hoffen, du hast eine Riesenparty gehabt oder schön gefeiert, zumindest schöne Geschenke bekommen. Happy Birthday to you. To you. Das wolltest du doch im Marilyn Monroe-Style singen, ja. Aber es gibt ja noch Verhandlungen mit der GEMA. Ja, also Pizzi, falls du einen super Geburtstagssong von uns erwartet hast. Wir hätten es gern gemacht. Ja. Die Instrumente stehen schon hier, aber wir dürfen es nicht. Genau. Wir haben uns dort informiert. Die GEMA erlaubt es nicht. Nein, nicht so. Also so schlimm ist es noch nicht, aber wir stehen. Sie haben noch nicht reagiert. Sie haben noch nicht reagiert, ja. Aber wir arbeiten dran. Genau. Vielleicht holen wir es nach. Du hast ja nächstes Jahr auch nochmal Geburtstag. Da wirst du dann 21. Gut. Ja. Aber wir haben ja doch noch ein Ständchen. Das Kind. Luschiert man das Kind. Ach, stimmt. Ja, komm mal nochmal her, bitte, Justine. Justine ist übrigens meine Nichte. Sing hier jetzt los. Genau. Also, Justine. Das, was wir dir gesagt haben vorhin. Bitte. Happy Birthday to you, meine Lade in Schuh, abgerose in der Hose. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, meine Lade in Schuh, abgerose in der Hose. Happy Birthday to you. Na, das hast du aber schön gemacht. Fein. Ja. Fein. Genau. Was wollen wir jetzt mit der Pizzi noch machen? Und drücken. Genau. Das war's. Ja. Gut, danke, kleines Mädchen. Wie hieß du nochmal? Justine. Ja, danke. Leo hatte keine Zeit zum Gratulieren. Es tut uns leid. Danke, Justine aus Marzahn. Die kommt nicht aus Marzahn. Zündi kommt aber aus Marzahn. Genau. So. Ich habe keinen Text mehr. Ich auch nicht, weil hier steht jetzt Tschö mit 3 Ö auf dem Sendeplan. Und hier steht, bei mir steht da noch Talk. Ja, Also lass uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, worüber denn? So über Schiss sagen und so. Genau. Also wir hoffen, ihr hattet wieder sehr viel Spaß. War eine lustige Sendung, hoffentlich auch für euch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ja, danke für den Download und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Jo, mein Band läuft. Deins hoffentlich auch. Meins läuft jetzt auch, ja. Folge 13 blockcastüber.de. Klappe die erste. Ach, das kann ich jetzt ja nicht hier brauchen. Antiviren-Update. Der fragt mich, möchten Sie den Vorgang wirklich abbrechen? Dann sage ich ja. Und macht er nicht. Bei Nein macht er auch nichts. Dann macht er weiter. Okay. Also hier steht bei der Begrüßung, du machst die, ne? Ja. Oder wollen wir das tauschen? Wieso? Ich mach die Begrüßung. Weil seitdem, dass wir hier loslegen können. René, wir haben hier eine Live-Aufzeichnung. Wir haben hier eine Aufzeichnung gerade. Ja. Kannst du mal diese PlayStation weglegen? Ja. Nee, hast du keinen Kassettenrekorder? Du, hallo? Ich habe einen MP3 belegt. Achso. Kennst du es noch? Nee, ich stoppe mal. Mein Hosenstall. Achso. Nein, Quatsch. Top 10 können unsere Hörer leider von Deutschland noch nicht mehr hören. Ihr habt noch was vergessen. Na? Ach ja, stimmt. Und dann sagt sie: What? Ich bin Justine. Wer bist du denn? Genau. Genau das. Und dann sagt sie: Okay. Das ist so Kret von You. Am coolsten finde ich ja, das war alles so spontan, ne? Und, ja, was ist das? Okay. Oh Mann. Und das war's ja denn auch. Das war's, ja. Ende Gelände. Genau. Ich muss erstmal gucken, ob hier mein Pegel stimmt. Oh, Pegel. Ist dein Pegel noch? Ey, wir haben jetzt schon 11 Minuten verplempert. Ja, hallo. 1, 2, 3, 4. Gut. Test, 1, 2, 3. Brechprobe. Der alte Ottowitz. So, Alter. Aber ich würde sagen, jetzt ist los, ey. Gut. Stimme geölt? Ja. Hast du mal gegoogelt? Ja, war doch okay. 37 Minuten, davon 10 Minuten abziehen, 20 Minuten passt. Ja, und 30 Minuten noch rausschneiden? Nee. Haut doch wunderbar hin. Ja. Das waren doch keine 2 Minuten, oder? Na und, dann kriegen die diesmal nur 2 Minuten, ist doch wurscht. Ah, gut. Aber wirklich ganz schön wenig, also. Ja? Ne, macht ja nichts. Achso. Mit deiner PlayStation Portable. Ich habe leider nur PlayStation gesagt. Ich habe nicht Portable gesagt. Ist doch egal. Man muss es doch nicht. Nimm's doch nicht so genau. Oh Mann, jetzt dattelt er schon wieder. Jetzt bleibt die ganze Arbeit an mir hängen. Gut, dann. Ja, lass uns mal Feierabend machen. Damit ich noch was lange genug gearbeitet. Kommt heute noch was im Fernsehen? Ja, bei mir ja. Wir verabschieden uns herzlich von der von den Gegnern und Schiedsrichtern auf ein dreifaches Hoch. TSV Lichtenberg, TSV Lichtenberg, TSV Lichtenberg, Berlin, Berlin, Berlin. Abschied. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.